In das Goldene Band haben wir uns auf die Veröffentlichungen eines französischen Feuilletonisten, Gérard de Sade, bezogen, der über die fabelhafte Rasse der Merowinger geschrieben hat und uns ihren jüdischen Ursprung beweisen wollte. Die Schriften von de Sade als Ausgangspunkt nehmend, haben einige Forscher der BBC in London eine jahrelange, riesige Nachforschung angestellt, um zu der vorgegebenen gleichen Schlussfolgerung zu gelangen. Sie entdeckten jedoch eine Jahrhundertverschwörung einer mysteriösen geheimen Gesellschaft, genannt Zions Priorat, die das Ziel hatte, einen König der Welt an die Macht zu bringen aus Merowingerblut, das auch Zions Blut sei und doppelt vermischt war mit dem der Nachkommen Jesus, die mit seiner Gemahlin Maria Magdalena zu Zeiten der Westgoten nach Okzitanien gekommen waren, mit denen sie sich auch vermischt hätten. Dies soll kurz nach der Kreuzigung Jesus geschehen sein. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, denn Josef von Arimathia hatte Pontius Pilatus bestochen. Josef von Arimathia kommt auch nach Okzitanien, den heiligen Grial mitführend, welcher der Kelch des letzten Abendmahls ist und in welchem später das Blut des gekreuzigten Jesus aufgefangen wurde. Er geht dann nach England mit dem Sangreal, das heißt mit dem königlichen jüdischen Blut, das der Nachkommen von Jesus und David. Demnach hätte dieselbe Legende des Gral etwas mit dem königlichen und göttlichen Blut der Juden, Jesus und der Merowinger zu tun, dass das Zions Priorat noch in unseren Tagen versucht, auf den Thron der Welt zu heben. Das Priorat soll von Gottfried von Bouillon in Jerusalem gegründet worden sein, dazu angeregt von einigen mysteriösen Einsiedlern, die aus Kalabrien in die Ardennen, Geburtsland von Gottfried, gekommen waren. Das Zions Priorat gründete den Templerorden, sich des Sankt Bernhard von Clairvaux bedienend als bewaffnete und mächtige Miliz, zu demselben Zweck die göttliche Rasse der Merowinger und die von Jesus David wieder auf den weltlichen Thron zu bringen. Aber die Templer machten sich sehr schnell unabhängig vom Priorat. Damit unterschreibt der Templerorden sein Todesurteil. Die Urheber dieses Bestsellers »Holy Blood and Holy Grail«, eine Fülle erschöpfender Nachforschungen anstellend, wollen uns außerdem glauben machen, dass die Protokolle der Weisen von Zion das Werk des Priorats sind, dass Monsignore Lefebvre, der konservative Prälat, konservativ oder nicht, dient er gleichermaßen dem jüdischen Christentum, auch ein Mitglied des Zions Priorat ist, welches Direktoren wie Leonardo da Vinci, Jean Cocteau und ich weiß nicht wer noch gehabt haben soll. Es ist ganz klar, dass dieses Werk gelenkt wurde, wie die Bücher von de Sade, um zu versuchen, die Aufmerksamkeit abzulenken und die Juden von Schuld zu befreien, indem die wichtigsten germanischen und arischen Stämme als ursprünglich jüdischen Blutes darstellend. Es wäre dann zwecklos, weiterzukämpfen. Das Vorhandensein der großen Verschwörung wird nicht geleugnet, aber man stellt sie so dar, als ob sie von anderen Kräften gelenkt würde, während die Juden auch deren unschuldige Opfer wären. Wenn wir diese Werke und ihre unqualifizierten Autoren hier erwähnen, soll dies als Beispiel für die alarmenden Viras dienen, weil immer eine Gefahr besteht, sich von dieser Art von Kampagnen beeindrucken zu lassen, die auch der Hypnose dienen, die Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenkend. In der Überzeugung, dass es doch eine große Verschwörung gibt, wird man neue Verantwortliche für die weltliche Katastrophe der Zivilisation suchen. Es gibt sie zweifellos. Es sind die weißen Verräter und auch die neutralen Engel von Eschenbach. Dies alles bedeutet jedoch nur wenig gegenüber dem Pakt des Gegenblutes und der Gegenrasse, vor der Schuld jener psychischen Entfaltung Jehovas, die der Jude ist. Jede andere Verschwörung und jeder Verrat dienen seinen Plänen und denen seines Demiurg, während sie unter seinem Kommando hier auf Erden bleiben. Wiederholen wir. Um uns zu orientieren, werden wir nur einen Beschützer haben, der uns als Wegeweiser dient. Was Hitler gesagt und was er nicht gesagt hat. Und er hat ausschließlich den teuflischen Juden als den großen Feind genannt. Der Avatar ist unter uns getreten, um ihn zu enthüllen, ein für allemal. Die weißen Verräter sind heute die treuesten Mitarbeiter des jüdischen Planes. Sie unterstützen die Zerstörung des Arias, der weißen Rasse, und die undiskriminierte Vermischung mit den Sklaven von Atlantis. Kalki, der letzte Avatar. Wie reagiert der Führer gegenüber dem vermutlichen Scheitern der Mission von Rudolf Hess in England? Ohne von seiner esoterischen Strategie innerhalb des magischen Gesetzes abzuweichen, indem er die Umdrehung des Kreises der Swastika Levogira auf das Höchste beschleunigt, sodass es die Trägheit des Abgrundes überwindet, dem internationalen Juden den Krieg an allen Fronten erklärend, und erreicht, dass die Grenzen des kosmischen Kampfes endgültig geändert werden, den Geisteshauch anderer Sphären auf den Planeten Erde eindringen lassend, verlierend zu gewinnen. Den Beginn einer anderen Welt, einer anderen Ebene, einer anderen Materie, einer tiefgeistigen Antimaterie. Hitler tritt schon aus dieser Welt und stellt seinen Kampf direkt vor den Demiurg gegenüber dem Herrn der Finsternisse und des Chaos auf. Es beginnt ein metaphysischer Krieg. Der materielle Triumph ist nicht mehr wichtig, sondern einzig die Erhaltung der Reinheit des Ideals, der Weltanschauung, ohne die Überzeugung zu verraten bis zum Schluss. Damit hat er das großartige Schauspiel auf eine Höhe gebracht, in der er niemals verlieren wird. Deswegen haben die teuflischen Juden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges den Holocaust an 6 Millionen Juden des auserwählten Volkes erfunden, als ein Mittel, den Endsieg des Hitlerismus zu verhindern. Ein armseliger Versuch, weil sich die eine Lüge niemals gegen den unwiderstehlichen Orkan des Mythos und des Symbols durchsetzen kann, der ein um das andere Mal in den Tiefen des Gedächtnisses des noch reinen Blutes der Helden des esoterischen Hitlerismus ausbricht, deren Zahl zunimmt, trotz allem, was man dagegen unternimmt, um dies zu verhindern. Um dieses Gedächtnis des Blutes zu verwischen, fördern sie das Mestizentum und das Mulattentum auf planetarischer Skala. Und so kam es, dass der Führer das Unternehmen Barbarossa des vermutlichen Verlustes und der Wiederkehr einleitete. Rudolf Hess war in das Geheimnis dieser Handlung eingeweiht und von Anfang an daran beteiligt. Hitler konzentrierte sich besonders auf die Tätigkeiten der magischen Wirklichkeit, auf die Herstellung der Vimanas, auf die unterseeischen Forschungen im hyperboreischen Norden und auf die immer enger werdenden Verbindungen zu Tibet. Gleichzeitig führt er diesen erbarmungslosen Krieg an der russischen Front ohne Rückzug auf dem Posten sterbend weiter. Perinde ak Kadava lautet der Befehl. Die Nachforschungen über die Geheimnisse, die die Pole bewahren, ist eine alte Angelegenheit in Deutschland. Georg von Neumeyer war ein deutscher Wissenschaftler, verstorben 1909, der wichtige Entdeckungen in der Hydrographie, Meteorologie und Geophysik gemacht hatte. Er organisierte mehrere Expeditionen zum Südpol. Sein Buch »Auf zum Südpol« diente Kapitän Richard zur Ausrüstung seiner Polarexpedition von 1938-39. Diese Expedition hat ein Gebiet von 600.000 Kilometern in den antarktischen Ländern der Königin Maud gegenüber dem Weddell-Meer abgesteckt und es Neuschwabenland getauft. Darin befinden sich jene mysteriösen Oasen mit den Warmwasserseen. Der sie umgebenden hohen Gebirgskette gab man den Namen Neumeyer in Erinnerung an den Wissenschaftler. Im Norden dieser Gebirgskette befinden sich die über das ganze Jahr eisfreien Seen, umgeben vom Festland und einem gewissen Oasenpflanzenwuchs. Das Dritte Reich hat während des Krieges mit aller Ruhe seine Nachforschungen und die Arbeit der Inbesitznahme dieser riesigen polaren Gebiete weitergeführt. Schon 1911 war ein anderer polarer Forscher, Wilhelm Filchner, in die Antarktis gefahren, sich die Frage stellend: Wird es möglich sein, von der Weddellsee aus in die Rossbucht zu gelangen? Ist dieses Meer nur eine Bucht oder das Ende eines riesigen Kanals, der die Antarktis in zwei Hälften teilt? Ein tiefer Kanal könnte unter dem Meer und dem Eis vom Südatlantik bis zum Pazifik gehen, und diese für die Unterseeboote ideale Route soll von den Hitleristen entdeckt worden sein.